Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Soul und Politik zu Ehren von Nina Simone, die gestern 70 Jahre alt geworden ist. Am Mikrofon ist Michael Frank. Buddy Bolden tuning up. Blowing horn was his game. Born with a silver trumpet in his mouth. Played the horn before he talked. Born on the afterbeat. He patted his foot before he walked. When Buddy Bolden tuned up, you could hear him clean across the river. Across the river, he woke up the working people and kept the easy living. Call 'em Buddy Bolden. Come on, Buddy Bolden. Nina Simone im Alter von 29 Jahren mit einer Verbeugung vor einem Musiker, der in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in New Orleans geboren wurde. Der Trompeter Buddy Bolden gilt als Pionier dessen, was später als Jazz bezeichnet wurde. Er hatte das Talent, Melodien nach Gehör nachzuspielen, egal ob es sich um Arien aus der französischen Oper in New Orleans handelte oder um schwarze Musik. Noten konnte er nicht lesen und der Legende nach hatte Buddy Bolden einen so lauten Klang auf der Trompete, dass sein Spiel noch meilenweit entfernt zu hören war. Buddy Boldens Leben endete tragisch. Ab 1907 bis zu seinem Tod 1931 war er in einer Nervenheilanstalt untergebracht. Starke Kopfschmerzen hatten ihn seit 1906 geplagt, er konnte schließlich nicht mehr sauber spielen und war bei einer Straßenparade Amok gelaufen. Duke Ellington und Billy Strayhorn komponierten Buddy Bolden zur Ehre den Titel Hey Buddy Bolden. Er war Teil der Ellington Suite A Drum is a Woman. Nina Simone nahm 1962 ein ganzes Album mit lauter Ellington-Nummern auf und von diesem Album kam gerade Hey Buddy Bolden, interpretiert eben von Nina Simone. The Desperate Ones heißt das nächste Lied, Die Verzweifelten, im Original ein Chanson aus dem Repertoire von Jacques Brel. They hold each other's hands. They walk without a sound. Down forgotten streets, their shadows kiss the ground. Their footsteps sing a song that's ended before it's begun. Just like the tiptoe moth they dance before the flame. They burn their hearts so much that death is just a name. And if love calls again, so foolishly they run, they run, they run, they run, they run, they run, they run, and they run without a sound. The desperate ones. I know the road they're on. I've walked their crooked mile. A hundred times or more, I drank their cup of bile. They watch their dreams go down behind the setting sun. Yeah, yeah, yeah. They walk without a sound. The desperate ones. Let he who threw the stone at them stand up and take a bow. He knows the verb to love, but he'll never, never, never know how. On the bridge of Nevermore, they disappear one by one. Disappear without a sound. And underneath the bridge, the water's sweet and deep. This is that journey's end, the land of endless sleep. They cry to us for help. We think it's all in fun. We think it's all in fun. We think it's all in fun. They cry, they cry, they cry, they cry without a sound. They disappear without a sound. They walk without a sound. The desperate ones. Im Herbst 1968 nahm Nina Simone das erste und bis jetzt einzige Mal eine LP auf der nur ihr Gesang und Klavierspiel zu hören ist. Kommerziell war die Platte kein Erfolg, jahrzehntelang war sie vergriffen. Vor 2 Jahren wurde das Juwel endlich wieder veröffentlicht, dank CD-Format sogar mit ein paar 1969 nicht veröffentlichten Bonustracks. Der Song, den Nina Simone gerade sang, heißt »The Desperate Ones«. Die Darstellung von Verzweiflung war der Schlusspunkt von Nina Simones Album »Nina Simone and Piano«. Ursprünglich stammt das Lied aus dem Repertoire von Jacques Brel. Von Randy Newman ist der nächste Song, den Nina Simone singt. Broken windows and empty hallways, a pale dead moon in a sky steeped with gray. Human kindness is overflowing and I think it's gonna rain today. Depressing, isn't it? Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen faces to keep love away. it's gonna rain today. And I think it's gonna rain today, boy. Tin can at my feet, I think I'll kick it down the street. I say tin can at my feet, I think I'll kick it down the street. That's the way to treat a friend. That's a way to treat a friend. Right before me, the signs implore me. Von Randy Newmans I Think It's Gonna Rain Today aufgenommen. Mehr verrät das Cover der Nina Simone LP A Rare Evening über den Ort des Konzertes nicht, aber immerhin ist zu erfahren, dass die Aufnahme im Juni 1969 entstanden ist. Ende 1968 und Anfang 1969 waren zwei ihrer Singles zu Top 10 Pop-Hits geworden, ein Song aus dem Musical Hair und ein Bee Gees Song, den dann kurze Zeit später auch Janis Joplin coverte, To Love Somebody. Wie zu hören, resultierte der kommerzielle Erfolg bei Nina Simone aber nicht in musikalischer Weichspülerei. Randy Newmans Song über die gleichgültig bis Feindseligkeiten unter den Menschen, über das Fehlen von Mitleid zugunsten von materialistischem Streben, gibt es in ganz verschiedenen Versionen. Bemerkenswert ist zum Beispiel die von Dusty Springfield, aber ich kenne keine Version, die sich dem Lied so radikal nähert wie die von Nina Simone und Kollege. Ein Jahr zuvor hatte Nina Simone den Song schon auf ihrem Soloalbum Nina Simone and Piano zelebriert, noch intensiver klingt diese Live-Version vom Juni 69. Kongeniale Mitspieler war gerade Nina Simones langjähriger Gitarrist Al Shackman. Soul und Politik ist das Motto dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk zu Ehren von Nina Simone, die gestern am 21. Februar 70 Jahre alt geworden ist. Stand up tall and proud, and I want you to speak up clear and loud, brown baby. Brown baby, brown baby, as years go by, I want you to go with your head up high. I want you to live by the justice code, and I want you to walk down me glad. You're gonna have things that I never had. when out of all men's hearts all hate is hurled. Sweetie, you're gonna live in a better world, brown baby, brown baby, brown. And it means the land of milk and honey, and it features Montego Joe on Dumbek. Love. Simone live 1961 im New Yorker Club Village Gate. Zwei Songs waren zu hören, zunächst Brown Baby, ein frühes Beispiel von Nina Simones Engagement für die Sache der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Brown Baby ist ein Song von dem Chicagoer Singer-Songwriter Oscar Brown Jr. Der Song wurde bekannt durch die Interpretation von Mahalia Jackson. Und die Musik gerade eben, das war etwas, was früher Folklore genannt wurde und jetzt Weltmusik heißt. Die Adaption eines israelischen Liedes, sein Titel bedeutet so viel wie »Das Land, wo Milch und Honig fließen«. 1961 war Nina Simone 28 Jahre alt. Sie wurde am 21. Februar 1933 in North Carolina geboren, in Tryon, als sechstes von 8 Kindern. Eunice Kathleen's Vater war Handwerker, ihre Mutter Methodistenpredigerin. Ihr musikalisches Talent zeigte sich schon früh, mit 6 oder 7 Jahren begleitete sie die Gesänge ihrer Kirchengemeinde. Eunice erhielt klassischen Klavierunterricht und konnte dank eines Stipendiums ein Jahr in New York an der renommierten Juilliard School of Music studieren. Ihre nachfolgende Bewerbung bei einem anderen Institut in Philadelphia wurde aber abgelehnt. 1950 muss das gewesen sein, Nina Simone war damals 17. In ihrer Autobiografie von 1991 schrieb Nina Simone dazu: »Mir wäre nie eingefallen, mich zu fragen, wie viele schwarze Studenten das Curtis Institute besuchten. Genau diese Frage hätte ich aber stellen sollen. Carol hatte über meinen Onkel und dessen schwarze und weiße Freunde Folgendes erfahren. Das Institut wollte zwar schwarze Studenten aufnehmen, aber wenn man schon einen Schwarzen zuließ, dann wenigstens keinen Unbekannten. Und wenn man schon einen unbekannten Schwarzen zuließ, dann zumindest kein unbekanntes schwarzes Mädchen. Und wenn man schon ein unbekanntes schwarzes Mädchen zuließ, dann bestimmt kein armes, unbekanntes schwarzes Mädchen. Leute, die Bescheid wussten, so erfuhr ich, Weiße, die Bescheid wussten, sagten, ich sei abgelehnt worden, weil ich schwarz war. Das Schöne an dieser Art der Diskriminierung ist, dass man nie sicher sein kann, ob es stimmt, denn niemand wird sich umdrehen und zugeben, er sei ein Rassist. Sie sagen einfach nein, lehnen einen ab, weil man nicht gut genug war, und man selbst weiß es nie. Man spürt nur die Schande, die Demütigung und die Wut darüber, lediglich ein weiteres Opfer von Vorurteilen zu sein, aber gleichzeitig bleibt die bohrende Sorge, ob es vielleicht doch noch etwas anderes ist, ob man vielleicht doch einfach nicht gut genug ist. Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see. He loved somebody, but it wasn't me. On his hand was a plain golden ring. On his hand was a plain golden ring. Story to tell. It was one that I knew very well. In my heart it will never be spring, long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain gold ring. When nighttime comes calling on me, I know why I will never be free. I can't stop these teardrops of mine. I'm gonna love him till the end of time. Plain gold ring has but one thing to say. I'll remember till my dying day. In my heart it will never be spring. In my heart it will never be spring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Long as he wears a plain golden ring. Plain gold ring on his finger he wore. Plain gold ring. Scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been, and you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. You toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window. You say, what she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. You gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? Through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning. ribbon in my hair. And the ship, the black freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. Brechtweils Song der Piraten-Jenny aus der Drei-Groschen-Oper war das, in einer beunruhigenden Neuinszenierung von Nina Simone. Ort der Handlung ist nicht mehr London, sondern irgendeine Hafenstadt im Süden der USA, ein Hotel. Nina Simone in der Rolle einer geknechteten Putzfrau und der Frau, die die Macht hat, wen sie auch will, wann sie auch will, töten zu lassen, dank der Hilfe derer, die mit dem schwarzen Frachter mit Kanonen gekommen sind. Die Geschichte einer Abrechnung mit den Unterdrückern seit Sklavenzeiten. Pirate Jenny und der Song, der davor zu hören war, Plain Gold Ring, wurden 1964 auf ihrem Album In Concert veröffentlicht. Eine ganze Reihe von Songs dieses Albums beschäftigt sich mit dem Rassismus in den USA und dem Willen, etwas dagegen zu tun, in dem Song Old Jim Crow zum Beispiel. Der vielleicht bekannteste Song von diesem Album ist Mississippi Goddamn, eine Eigenkomposition von Nina Simone. Die Ereignisse, die sie 1963 veranlassten, dieses Lied zu schreiben und aktiver in der Bürgerrechtsbewegung mitzuwirken, beschrieb Nina Simone in ihrer Autobiografie so. Kurz nach Dr. Kings Entlassung aus dem Gefängnis stimmte die Stadt Birmingham den Forderungen der SCLC zu. Ich glaubte, damit sei ein wichtiger Sieg errungen. Und als Präsident Kennedy wenig später die Eingabe einer neuen Bürgerrechtsakte beim Kongress ankündigte, sah es so aus, als sei der nächste Sieg in Sicht. Die Ankündigung des Präsidenten erfolgte am 11. Juni. Am nächsten Abend, während Kennedy im Fernsehen über die moralische Krise Amerikas sprach, wurde Medgar Evers, ein Bezirkssekretär der NAACP, der National Association for the Advancement of Colored People, in Jackson, Mississippi, auf der Treppe seines Hauses erschossen. Ich hörte die Nachricht zwar mit Abscheu, aber irgendwie sah ich sie nur als eine weitere bittere Geschichte neben zu vielen anderen. Beim Prozess gegen den Weißen, den man des Mordes an Medgar Evers beschuldigte, marschierte der Gouverneur von Mississippi ins Gericht und schüttelte dem Mann auf der Anklagebank die Hand. Ich nahm es damals zur Kenntnis, reagierte aber nicht darauf. Ich hielt immer noch die andere Wange hin. Am 15. September 1963 saß ich zu Hause, als ich im Radio die Nachricht hörte, irgendjemand habe eine Bombe in die Baptistenkirche in der 16. Straße in Birmingham, Alabama geworfen, während schwarze Kinder den Bibelunterricht besuchten. Vier von ihnen kamen ums Leben. Denise McNair, Cynthia Wesley, Carol Robertson und Eddie May Collins. Später, am selben Tag, erschoss die Polizei in Birmingham bei dem darauffolgenden Aufruhr ein schwarzes Kind und ein weißer Mob zerrte einen jungen Schwarzen vom Fahrrad und prügelte ihn zu Tode mitten auf der Straße. Soweit Nina Simone in ihrer Autobiografie zu den Ereignissen im Jahr 1963. Thank you very much for my musician. More applause. Thank you. This is a very rare evening, and I'm enjoying it. Are you enjoying our show? Are you really? I see about 10 soul brothers out there. You won. And this is our last tune. It's called Revolution, because I see the face of things to come. Oh, the Constitution. I'm here to talk about destruction of all the evil that will happen. It will, oh yes, it will hit. The dust on the field. It's gonna be all Who knows where the time